Liebe Festgäste, esst Feste. Bei der Schwiegermutter zum Kaffee, auf der Hochzeit von Penelope. Immer bleibt ein Stück zurück, immer bleibt ein Stück zurück, zurück. Ob Frankfurter Kranz oder Linzer Torte, Canapés, Frikadellen, Wurstbrote. Immer bleibt ein Stück zurück, immer bleibt ein Stück zurück, zurück. Das Anstandsstückchen, was kann es dafür? Es liegt allein auf teurem Geschirr. Alle grübeln und bedauern sehr, was macht nur den Verzehr so schwer? Dieses Spiel und servierte von Beginn an viel zu viel. So bleibt nicht nur ein Stück zurück, so bleibt nicht nur ein Stück zurück, zurück. Doch die Reste schlagen in der Küche auf. Sind die Gäste weg, dann stützt man sich darauf. Wieder bleibt ein Stück zurück, wieder bleibt ein Stück zurück, zurück. Das Anstandsstückchen, was kann es dafür? Es liegt allein auf teurem Geschirr. Alle grübeln und bedauern sehr, was macht nur den Verzehr so schwer? Das Anstandsstückchen, was kann es dafür?